jetzt habe ich mir noch gar nicht überlegt, was wir eigentlich sagen. Also, ich weiß, was wir sagen. Vorschlagen, vorstellen. Nein, Cash-Podcast, der Geocaching-Podcast. Ach, du meinst, aus der Gartenhütte. Wir sind fusioniert aus dem Podcast-Keller. Aus dem Podcast-Keller, ja. Aus dem Jägerkeller. Das heißt, wir sind sozusagen fusioniert jetzt. Wir sind fusioniert, ganz genau. Wir das haben, ist jetzt eine Weltpremiere. Ja. Ich will mal fies sagen, wir haben den Ballast abgeworfen. Ach, die Dresser haben wir. Aber ich hoffe, man kann unsere Stimmen auseinanderhalten. Nicht, dass jetzt das mir zugeschustert wird, was du eben gesagt hast. Nee, du hast ein bisschen anderen Akzent. Ja. Und man kennt mich ja, also, und man weiß ja, dass du bist ja sehr ruhig geblieben. Ja. Haben wir ja auch, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt. Wir wollen ja auch jetzt nicht 3 Stunden darüber reden, warum es den Cash-Podcast nicht mehr gibt, obwohl auch das ein interessantes Thema wäre. Absolut. Ja. Aber wir müssen natürlich zumindest darauf eingehen, sonst glaubt uns das ja keiner, wenn wir jetzt so tun, als wenn es das nicht gegeben hätte. Ja, Cash-Podcast, das waren 4 Jahre lang viel Spaß, viel Arbeit, viel erlebt, viele nette Menschen kennengelernt. Auch weniger nette Menschen kennengelernt. Ja, aber vor allen Dingen viel Arbeit und man kam dadurch wirklich tief auch in die Materie rein. Man war also eingebunden in die Community und es hat 4 Jahre lang richtig Spaß gemacht. Ja, das war bis zum 9. Dezember 2000. Boah, was haben wir denn heute? Ich will nicht, dass 17 haben, 2015. Da hatte dann alles ein Ende. Nur die Wurst hat 2. So war das dann damals. Warum? Ja, es gibt viele Gründe, warum. Ich will jetzt nicht auf alle Gründe im Einzelnen eingehen, aber ein Grund sicherlich war, dass wir auch aufgrund aus privater Gründe nicht mehr am selben Ort gewohnt haben. Ja, das ja, hat, mich hat's ein bisschen weggezogen. Und da wir ja ein wöchentliches Format hatten, war halt diese 40 Kilometer Distanz zwischendurch immer problematisch zum Fahren. Und da haben wir uns dann halt entschlossen, das über Teamspeak zu machen. Und jeder, der mal so ein bisschen Podcast gemacht hat, der weiß, wenn man es nicht face-to-face macht, wenn man also nicht im Gesicht des anderen lesen kann, dann leidet natürlich auch die Spontanität. Das war einer der Gründe. Über die anderen möchte ich jetzt auch nicht weiterreden. Nee, das war auch in, also das kann ich dann ja sagen. Ja. Achso, du weißt das. Nee, aber aus den letzten 2 Folgen war deutlich zu spüren, dass ihr zumindest jetzt nicht mehr die besten Kumpels seid. Also ich habe ehrlich gesagt gestaunt. Ich habe mir die letzten 2 Folgen dann tatsächlich nachträglich geholt. Ich bin als Boulevard, muss ich mich ja weiterbilden. Und ich habe mich schon gewundert, da muss ich echt den Hut ziehen, also dass du die letzte Folge, dass du überhaupt noch gemacht hast. Also nach der vorletzten hätte ich an deiner Stelle schon gesagt, nee, also sorry, aber das so geht gar nicht. Ja, also, ich habe ein sehr dickes Fell. War schon derbe. Ja. Aber wir, wie gesagt, wir wollen das auch gar nicht groß aufbereiten, aber wir mussten es ja mal kurz angesprochen. Ja, heute seid ihr auch wieder gute Kumpels, denke ich mal, und geht wieder essen zusammen. Nee, wollen wir raus lassen. Ja. Warum sind wir heute hier? Coin Festival. Melsungen. Ja, aber wie viel? Vier? Vier? Ich weiß es noch. Vier steht da. Das ist alle 2 Jahre, ne? Also muss es ja das. Soll ich mal schnell ins Listing gucken? Ich hab's Handy nicht dabei. Ja. Ach, apropos Handy. Ach, warte mal, da steht doch, wir haben noch so Armbänder. Doch mal bitte alle in Flugmodus, fällt mir wir haben noch so Armbänder. Steht das da drauf? Ja. Nee, steht nur Coin Festival 2017. Aber erst machst du nochmal Offline-Modus. Ich habe das auch vergessen. Wir werden schon den ersten einschalten. Ich habe mein Handy gar nicht dabei. Und das ist schon mal gut. Und ihr beide? Ich kann noch meins umstellen. Ja, mach mal lieber nur Offline-Modus rein. Muss gar nicht aus. Aber ich weiß, wie sich das anhört, wenn man das im Auto hört und das Handy anfängt zu singen. Es ist nicht schön. Nein. So, heute sind wir jetzt also hier, jetzt habt ihr schon gehört, MMJ oder MMJ, wie sprichst du das? Das ist eigentlich völlig MMJ-Runner. Ja. Und dann haben wir die beiden Schlemmercacher hier, falls wir Fachwissen brauchen. Okay. Wobei ich erstaune, wie Reviewer so vor Ort behandelt werden. Das fiel mir heute auch so auf, ne? Also, ihr werdet schon ziemlich hofiert, wenn welche kommen. Um nicht zu sagen, da stecken die Köpfe, aber müsst ihr aber auch den Hintern zukneifen, sonst versinken da, habe ich das Gefühl. Ja, also wenn man in der Nähe vom Tisch vorbeikommt, ach Mensch, dass ich euch sehe. Und ihr seid jetzt nicht so aus, als wenn ihr mal wusstet, wer das ist. Doch. Ja, immer auch erstaunlich. Doch, heute. Aber ihr kennt eure Pappenheimer. Ja. Okay. Ich kannte die nicht alle, also ich durfte jetzt auch mal das Maie-Team, also 2 davon, ich weiß nicht, wie wir das sind. Sind das die beiden Haupt? Mit, ja. Ja, wie weißt du die? Nix. Sie gehört zu den Sargkönigen, das ist die Genie. Ja. Und er ist, der Nickname ist Core, das ist Tilo. Ah, die waren auch sehr nett. Die haben wir sogar, ich sammle ja jetzt Pins. Ne? Ich hatte es ja voll erwischt hier oder auch nicht, aber ich habe jetzt immerhin 7 Pins und die haben mir auch eine geschenkt, die waren sehr nett. Dann haben wir noch das Orga-Team. Jetzt grinsen schon alle, weil wissen, was kommt. Dann kam das Orga-Team von Led Zeppelin. Und also ich sage ja immer wieder, wir sind natürlich auf Gerüchte angewiesen, wir sind nun mal keine Journalisten, aber die haben sich mir genauso präsentiert, wie man es mir vorher erzählt hat. Die kommen, geben euch beiden die Hand. Ich sitze mit am Tisch, habe vorher noch mit euch gesprochen, werde komplett ignoriert. Ja, uns kennen sie ja auch. Genau, deswegen sagt man dem Dritten am Tisch jetzt nicht zumindest mal Hallo, das war schon zu viel. Doch beim Gehen haben sie immer gesagt, tschüss, das muss ich ihn lassen. Also, so ein Eindruck kann ja auch immer falsch sein. Ich sage ja gar nicht, dass die schlimm sind, aber es ist im ersten Moment entsprechen sie erstmal allen Vorurteilen, die man vorher von allen Seiten gehört hat. So kann ich das durchaus formulieren. Wir haben uns nett mit ihnen unterhalten. Wir haben uns nett mit ihnen unterhalten. Ja, das ist ja das, wo ich sagte, da müsst ihr auch den Hintern zusammenkneifen, nein, sonst verschwinden manche. Nee, ja, also es ist ja zumindest so. Die Standnamen haben euch fünfmal in diesen 10 Minuten erzählt. Ich habe durchaus zugehört, so ja. Nicht, dass sie ja noch unbedingt T5 war, wirklich mal. Also ja. Da waren sie auch schon mächtig stolz drauf. Das ist so, die waren so für mich diese typischen Kescher, die ich unbedingt, also das ist nicht beleidigend gemeint, sondern meinen Geschmack gar nicht treffen. Also die sind mir einfach zu, wir mussten ja, halt gut, mal vorbeigucken. Da muss ich ehrlich sagen, durch den Reviewer-Job kriegt man da auch wirklich so irgendwo anderen Blick. Einen anderen Blick, einfach man lässt die Leute auch einfach das machen, was sie wollen. Also ich meine, wir reviewen ja nicht nach unserem Geschmack oder nach dem, was wir als Qualität finden. Ihr wart doch auch mal zuständig, oder? Oder seid ihr für Bodensee? Also, nee. Also wir sind für Baden-Württemberg zuständig, ja, aber wir haben nicht reviewen, nicht dieses Event. Das mal mit der Orga in dem Fall hat. Da haben wir eigentlich nichts damit zu tun. Aber mittlerweile kann ich einfach gut nachvollziehen, dass viele komplett anders cachen, als wir es zum Beispiel. Ja, das muss ich auch. Das respektiere ich auch. Und ja, wenn jemand Freude hat mit T5. Nee, ich gönne ihn auch den T5. Nur wenn einer das fünfte Mal in 10 Minuten erwähnt, dann weiß ich schon, ja, okay, hast einen großen Schwanz, mach ihn. Aber vielleicht wollten sie dich mitnehmen. Vielleicht täuscht das auch. Nee, also ich wurde wirklich, also sowas von komplett weg ignoriert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ehrlich? Ich wurde nicht mal angeguckt. Ich fühle mich auch nicht zurückgesetzt. Nur es ist so. Ja, ich verstehe das. Also es ist so, also zunächst einmal, wenn ich jemanden neu kennenlerne oder treffe, zunächst ist er für mich einmal nett. Ja, genau. Ja, und dann lernt man ihn näher kennen, so wie ich dich. Ja, ja, und dann stelle ich dann fest, weißt du Gottes Willen. Aber erst dann. Ja, erst dann. Ja. Ne? Jetzt, wo wir hier sitzen, genau. Ja, aber vorher nicht. Ja, das. Hast du dich vorgestellt? Ich verrate, steht sogar da drauf zur Not, ja. Aber ich glaube, ich sehe gerade, du hast da gerade diese Pins, diese Pins sind ja in diesen kleinen Plastiktütchen drin und da ist so ein Zettel dabei, ja. Und da steht auch drauf, nicht mehr als 7 Pins auf einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Zettel drin war. Da waren Zettel drin, nicht mehr als 7 Pins auf einmal, weil wenn du dann hinfällst, dann tut's sehr weh. Ja, ich glaube, ich habe die von Leni bekommen, von der Zyklia, und die hat die Zettel vorher rausgenommen, weil sie genau das erreichen. Ganz, ja. Ganz genau. Übrigens, nochmal zurück auf dieses Mega Let's Assembly, was da kommt. Auf diesem Mega, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob das schon mit im Listing drin steht, es sollte noch mit reingenommen werden. Auf diesem Mega sind Pins absolut verboten. Wieso? Ach, wegen den Zeppelin, ja, das macht Sinn. Aus Sicherheitsbedenken. Wie ist denn das mit Rauchen? Auch. Ich meine, die Hindenburg ist relativ schnell gelandet damals. Ja. Wenn die jetzt also eine halbe Stunde Flugzeit haben. Da muss ich dir vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Also keine Anekdote, es ist wirklich wahr. Ich bin ja Pfeifenraucher, passionierter Pfeifenraucher. Und es gab damals wirklich, als die Zeppeline flogen, gab es also wirklich ein Rauchverbot an Bord. Ja. Offenes Feuer durfte dort nicht sein. Und da haben sich die Pfeifenraucher was Besonderes ausgedacht. Eine Zeppelin-Pfeife, die sah aus wie ein Zeppelin. Da war die Rauchkammer oder das, wo das dann glimmt, in sich, also war geschlossen. Die gibt es auch heute noch nachbauten. Die sind schweineteuer, diese Dinge, und die kannst du im Zeppelin rauchen. Die gibt es bestimmt dort noch zu kaufen. Die gibt es auch noch nachzukaufen. Absolut, ja. Das denke gut. Also wie gesagt, Mega, Led Zeppelin, keine Pins bitte. Was hielst du denn von dem ganzen Aufmachen? Also ich bin ja nun auch nicht mehr ganz neutral, nachdem sie uns da erzählen wollten, wann wir berichten dürfen, wann nicht. Also ganz klar, das ist sehr subjektiv. Wie gesagt, also die Orga ist jetzt, ich fand die jetzt auch nicht schlimm oder so, mir fiel es nur halt auf, dass sie wirklich am Tisch kommen, wir zu dritt uns unterhalten und zwei werden angesprochen, der dritte komplett ignoriert. Das ist einfach unhöflich in meinen Augen. Gut, unsere Berichterstattung ist auch oft genug unhöflich. Also kann das irgendwie wurmt dich das, ne? Du hast das jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Ja, ne? Ja, aber nicht, dass ich ignoriert wurde, sondern so, dass sich das tatsächlich bewahrt. Das wurmt mich am meisten. Ja. Weil Orga-Teams, habe ich immer ganz hohe Ansprüche, weil die wollen 500 Leute bespaßen. Das heißt, ich finde schon, dass die auch, wie soll man das sagen, die müssen eigentlich besonders everybody's menschenfreundlich darling sein. Ja, also im Gegenteil, das Gegenteil, was du bist. Ja. Das müssen halt die Orga-Mitglieder von so einer Mega. Deswegen mache ich ja auch kein Event. Siehst du, wir haben es ja nicht mal geschafft, den Hotelier zu überzeugen. Ja. Du siehst, also wir haben unsere Grenzen erkannt. Ja, ganz klar. Was hältst du denn? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Von was? Von dem Event da unten. Es wurde ja diskutiert über das Preisniveau im letzten Jahr. Ja, das ist also ohne jetzt speziell auf dieses eine Event einzugehen, ist meine Meinung so nach über 7 Jahren Geocachen, das ist im Prinzip wie ein Kindergeburtstag früher. Am Anfang haben wir Topfschlagen und Sackhüpfen und Eierlauf gemacht und dann ging es dann irgendwann mal ins Schwimmbad, dann ging es auf die Bowlingbahn und mittlerweile wird in Heidepark Soltau gefahren zum Kindergeburtstag. Immer höher, schneller, weiter. Ja. Und ich glaube, das spiegelt sich auch bei den Mega-Events mittlerweile wieder, ohne das jetzt verurteilen zu wollen. Ich finde das, also manche Sachen sind wirklich klasse, die interessieren mich auch. Aber jeder versucht, den anderen irgendwie so ein bisschen zu übertreffen. Nee, es geht auch nicht darum, das zu verurteilen. Es geht wirklich um die rein subjektive Sicht. Also unser Podcast ist ja nun auf Meinungen aufgebaut. Ja. Es geht einfach davon, was hältst du von sowas? Also ich habe zum Beispiel immer von Anfang gesagt, das ist mir zu sehr Messe. Ich finde den Preis völlig okay, weil das weiß jeder, was da geboten wird, ob einem das gefällt oder nicht. Man kann sich vorher entscheiden und entweder zahlt man die 15 Euro oder man lässt es. Und sorry, wenn man mit Geocaching Sachen rumläuft, allein die Klamotten meistens teurer sind als ein Auto, dann sollen sie mir nicht wegen 15 Euro. Allein der Sprit, den du verfährst. Eben. Also aber was hältst du von dieser Variante, von dieser Größe? Es ist ja, für mich ist es wie gesagt eher eine Messe schon fast. Also ich habe Respekt vor der Orga, sowas zu wuppen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, was hältst du von diesem, von so diesem? Ich habe deine Frage schon. Ja, du versuchst sie mal zu schiffen. Ja, ich bin also wie ein Politiker halt. Ja. Wenn du den irgendwas fragst, der gibt dir ganz viele Antworten. Stimmt, das fällt mir ein. Du warst ja auch der nachdenkt in eurem Podcast. Richtig, stimmt. Genau. Das hatte ich der vergessen. Einzige, der nachdenkt. Frag mich nachher nochmal. Meinst du? Frag mich nachher nochmal. So, ich denk mal drüber nach. Ein, zwei Bier zwischendurch. Ja, und dann. Denk nochmal drüber nach. Ja, dann haben wir dieses Event jetzt. Ja. Warst du von Anfang an, bist du Hauptorga? Nein. Weder gar nichts. Ich bin verdonnert worden zu helfen. Zwergi Pirelli hat gesagt, meine bessere Hälfte Hauptorga ist, ja, und da musste ich halt mit, ich konnte halt nicht anders. Ich habe auch gebraucht, bis ich das begriffen habe. Menschliche Kontakte, verstehe sie alles nicht. Da geht immer an mir vorbei, die Zeichen. Also genau gesagt, du hast bei mir auch gefragt. Ja, als so der 37. Tweet aus Ellis Auto kam, dachte ich, was macht der die ganze Zeit bei Ellie im Auto? Ellis Auto ist klasse, weil ich liebe Lost Places. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und das ist total klasse. Es ist also jedes Mal ein Abenteuer und nein. Sitzt sie eigentlich am Steuer oder am Kindersitz? Ich meine, für ihre Größe muss man die Frage mal stellen. Nein, das ist schon okay. Nee, aber mir fiel das so auf und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt da nicht. Und dann dachte ich mir, ich habe ja dann eine Informationsquelle, das ist Manuela, die frage ich dann immer, die hat da besseren Bezug zu, das zu erkennen. Ja. Und da ich wusste, ihr kennt euch auch, du und Ellie, da dachte ich mir, frag's mal nach. Und dann wusste ich, dass Ellie auch keinen guten Geschmack hat. Nee, also da wurde mir dann klar, so, ich gehe dann mal, ja. War sehr nett. Aber du hast ja dann doch Einblick dazu. Der Einblick, der fing heute Morgen aber erst so gegen 8 Uhr an, weil ich bin um 6 hier schon aufgeschlagen und wer mich kennt, der weiß, dass ich vor den ersten 23 Cafés nicht so richtig die Augen habe. Ja, das merkt man. Es kam auch keine Antwort auf den Tweet, ob wir nun podcasten wollen. Doch, es kam eine Antwort. Dann aber nicht mehr. Frage, und wann welche Zeit? Wann gab es mehr? Dann war ich ja involviert hier mit Aufbauen und ganzen Sachen. Also das erste Coin-Festival letzte Mal hier in Welsungen, da war ich noch Gast. Ja. Weil ich habe von Coins ungefähr so viel Ahnung wie der Papst vom Kinderkriegen. Ja, mittlerweile immer noch keine Ahnung. Also ich habe auch nicht so viel. Und es reicht ja, wenn man in der Familie einen hat, der ein Coin-Problem hat. Ja, reicht ja. Aber lass uns mal ganz kurz erwähnen zwischendurch, damit der Hörer auch weiß, was ihm zukommt. Ja. Wir wollen heute auch nicht darüber reden, was ich mal so angedeutet hatte. Vielleicht suche ich mir jemanden, der mir erklärt, warum man diese ganzen Coins sammelt. Diese Dinge sammelt. Warum sagt der Mann mit 7 Pins am Revier. Ja, die habe ich heute alle zusammengesammelt, das stimmt. Also das können wir eh nicht erklären und ich habe gedacht, wenn ich mir jetzt so einen völlig Verruchten da hole, der erklärt mir was und keiner weiß am Ende, was er erzählt hat, hole ich mir einen, der keine Ahnung hat, aber wenigstens mit einer, die ein Problem hat, jetzt verwandelt ist und fragen wir ihn, was das für ihn da so eine Auswirkung hat. Es geht eigentlich. Muss ich sagen, also es ist nicht... Wie muss ich mir denn die Wohnung vorstellen bei Elli? Alles voll Münzen so? Nein, kein nein, Fußball, nein, kein alles, Teppich? alles schön ordentlich sortiert. Ja, also nicht ausgestellt. Wo wird das aus? Mit Kisten. Achso, also verpackt, nicht verpackt. Zu sehen? Ja. Da bin ich ja schlimmer. Ja. Unser Podcast hängt voll mit meinen gesamten 8 Coins. Und jetzt, 7, einen habe ich zu Hause. Die hast du aber alle geschenkt bekommen. Die Coins? Die hast du wahrscheinlich nicht gekauft, ne? Zwei habe ich gekauft, eine habe ich heute an Leni gegeben, zwecks Preisverleihung, weil die angeblich was wert sein soll. Die ist von 2007, so eine Hamburg-Coin. Ja. Und sie hatte zu wenig Preise irgendwie. Ja. Und eine habe ich davon noch. Das ist, glaube ich, die einzige gekaufte, die ich habe. Der Rest sind einige Reviewer-Coins. Die nehme ich ja immer voller Stolz entgegen. Die nehme ich auch nicht, weil ich euch kenne. Da sage ich mir einfach, die kriegen wir mal auch was für die Community zu tun. Ist es. Das heißt ja nicht, dass wir was Positives tun, aber wir tun was für die Community. Hauptsache, die tun was. Hauptsache, man spricht über dich und genau. Man muss vorne dabei sein. Ist klar. Um dann auch die ganze Kohle abzuräumen. Eben. Das kommt eben. Irgendwann. Das haben wir alle erzählt. Ist, ja. Und die stelle ich tatsächlich. Also die liegen da auf so kleinen. Also ich habe ein paar. Ich habe vielleicht so 20, 30 Stück und ich habe es da also schön so in der Vitrine beleuchtet und da habe ich so gestellt, dass da auch nicht mehr reinpasst. Also es reicht dann. Wo steht die Vitrine? Bei mir im Büro. Ach, Büro, okay. Ja, aber ich habe Heike mal gefragt, ob ich die ins Wohnzimmer stelle. Heike hat im Wohnzimmer so eine große weiße Wand und ich mag keine Bilder. Ich sage, lass uns doch die Kreuzer machen. Ja, bohrst ein Loch durch und eine Schraube und kannst dann nachschauen. Ich hätte da fast ausziehen müssen, als ich den Vorschlag gemacht habe. Ja, also da, das, okay. Ich möchte die Worte jetzt nicht benutzen, solange ich noch im Kornfest bin, das ist mir zu gefährlich, aber, also sie hält jetzt nicht so, sie guckt sich die gerne an, aber an der Wand möchte sie die nicht haben. Das trifft ziemlich genau. Okay. Ja. Aber im Büro schon, eine gute Idee. Vitrine, die gekauft werden oder selbst gebaut? Ja, nee, Glasvitrine. Gekaufte. Das ist auch noch eine Idee. Und machst du oben Beleuchtung rein. Ja. Ja, und wenn du dann da schön da sitzt und... Mit Schwarzlicht auch? Nee. Ganz normalen Strahler und dann strahlt das an und dann oben sind die Coins und in der Mitte sind die ganzen Token, weil ich muss sagen, ich habe also mehr Token als Coins, weil damals war ja dieser Hype, als das mit den Token so aufkam und wir hatten ja von unseren Hörern, die haben uns alle die Token zugeschickt und wir haben natürlich auch unsere dann abgegeben und deswegen habe ich da eine ganze Menge von. Gefallen dir die? Teilweise ja, teilweise sind also sehr schöne Ideen auch dabei, wo also die Silhouetten entsprechend sind und ich muss ja sagen, der Laser Mario, der Mario Kahn, der hat ja auch damals, als das so anfing, da hat er ja auch jeden Blödsinn mitgemacht. Ich habe zum Beispiel noch ein Toastbrot. Ich habe ein Toastbrot mit dem Konterfei vom Cash Podcast. Das hat er uns gelasert, das Toastbrot. Das auch ein richtiges Toastbrot. Und dann kam ich mal auf die glorreiche Idee, irgendwann kannst du denn auch Steaks lasern, ja? Ich meine, so zum Grillabend, ne, so ein gelasertes Steak. Muss ja eigentlich gehen, ja. Und dann hat er uns irgendwann mal ein Foto geschickt, das war, glaube ich, eine Roulade oder was, so ein dünnes Rindfleischstück. Ja, und da hat er unser Logo drauf gelasert. Das hat er uns dann nicht zugeschickt, weil das hätte dann irgendwann gestunken. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, ob er es gegessen hat, ich weiß es nicht. Ja, mit dem Logo. Vielleicht haben wir es noch an der Wand hängen sollen, das Ausstellungsstück. Ich müsste eigentlich mal fragen, ob es getrocknet hat. Im Eisfach sonst. Nee, man kann ja Rindfleisch wunderbar konservieren. Ja, Beef Jerky. Stichwort Beef Jerky. Ja. Ich meine, wir wollen ja ein bisschen was auch für die breite Allgemeinheit hier bringen und nicht nur hier irgendwelche Sachen über Geocachen oder so. Doch, sonst werden die erst wieder in die Beef Jerky, das ist total lecker, das kann man auch selber machen. Ich habe das jetzt mal probiert, das funktioniert wunderbar. Also wer das Rezept braucht, wer guckt einfach im Internet mal. Total lecker. Weißt du, was das ist? Das ist eine geile Idee mit dem Toastbrot. Nee, ich habe das den Namen mal gehört, aber gegessen habe ich es noch nie. Probier das mal. Beef Jerky. Das ist im Prinzip getrocknetes Fleisch, was also vorher mariniert ist, eingelegt ist und dann entweder im Ofen, im Backofen oder in so einem speziellen Trockner getrocknet wurde. Und je nachdem, wie du das machst, kriegst du das auch so hin, dass es zart ist und das hält sich ewig. Ja. Das hält sich ewig. Das heißt, wenn du mal wieder so eine Gipfelstümpertour machst, ja, die ja mehrere Monate dauert, also mindestens, dann nimmst du am besten Beef Jerky mit und überlebst du. Ja, dieses Jahr wollen wir dann das Ding mal Stone zu Silber auch sein. Da würde ich das anbieten, nochmal mitzunehmen. Ja. Aber das ist überhaupt mal eine Idee, Toastbrot, damit das, aber das kannst du nicht, das ist, wenn machen wir die Scheiße ja meistens für die Hörer, damit wir irgendwo mal was, damit wir so ein Giveaway ja haben. Dafür finde ich die Token ja gut. Also ich hätte für euch eine Idee, weil ihr habt ja auch dieses Thema Stammhörer. Ja, nochmal auf dieses Wort. Ich wollte gerade sagen, mach doch so kleine Holzstämmchen. Mit einem Ohr dran. Ein Holzstämmchen. Oh, du darfst das aber jetzt nicht sagen. Es gibt ja andere Podcaster, die hören das und kopieren gerne. Da muss ich Nein. Also, wir müssen im Vorfeld sagen, das unterliegt natürlich dem Copyright. Und das war eben gerade meine Idee. Ja. Einfach ein kleines Holzstämmchen mit einem Ohr dran. Stammhörer. Das ist eigentlich auch eine coole Idee. Ja, und dann machst du ein Logo drauf. Ja, muss ich mal. Mario ist ja oben, da können wir ja nachher noch. Gleich besprechen. Und, ich weiß nicht, heute ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen blöd, heute ist Samstag. Patentamt hat, glaube ich, ab 12 Uhr zu. Ja. Also, da würde ich aber trotzdem ganz schnell sein. Und nachher waren das wieder welche, denen fällt das zwar zwei Monate später ein, aber eigentlich war die Idee vor uns da. Das ist schwierig. Genau. Wir haben es nur jetzt ausgesprochen. Das hilft ja nichts. Na. Das können wir ja rausschneiden später. Das wissen wir, wie das gemacht wird. Das kommt dann in einen anderen Podcast. Okay. Ohne da ins Detail gehen zu wollen. Ja, da schneiden wir. Da haben wir viel gelernt. Aber erst senden und dann rausschneiden. Ja. Das wird schon keiner aufgenommen haben. Klar, bestimmt keiner auf die Aufnahmetaste. Nein. Ich muss aber eine, ich bin immer noch mit der Coin nicht so ganz durch und ich habe heute wirklich eine fantastische Coin gesehen, da muss ich sie mal loben. Ich finde ja ihr Logo sonst nicht so schön, aber die Enzyklika-Coin, hast du die oben gesehen? Ja, ja, ja, ja. Die Rückseite, ne? Gerade dieses Schlichte. Hat was. Und dann leuchtet die da oben, wir haben alle angeleuchtet und die glühen ja alle so ein bisschen nach. Diese Scheiß-Coin, die leuchtet ja 3 Stunden nach. Ja, ja. Na gut, die ist noch neu, ne? Da, nicht das daran? Ja, so, das Material lässt nach, ne? Nicht, ja, ja, okay. Ja, ja. Kann auch daran liegen, dass sie, also. Nicht Kopfschnicken, du musst ja sagen. Ja, ich wollte dir ja nur Unterstützung bieten. Ne? Nein, das heißt das wieder, ich lasse unsere Gäste nicht zu Wort kommen. Alles gut, doch, also doch. Wir fühlen uns nicht irgendwie. Aber die Münze fand ich schon, also wenn ich die Vorderseite wie sag nicht mach, das Münze. Bitte sag nicht Münze. Okay, die Coin, das Ding. Ja. Also die Vorderseite, wie gesagt, das Logo war nie so meins ganzes, aber das ist reine Geschmackssache. Aber die Rückseite fand ich, die gefiel mir. Und ich war echt neid erfüllt. Sie hat sich ja, ich weiß nicht wie viele, ich schätze jetzt mal 50, keine Ahnung. Sie hat sich auf jeden Fall etliche machen lassen und das komplett selbst finanziert. Also die verkauft da davon muss keine. Ich, da muss ich den Hut ziehen vor. Ja. Ich weiß ja, wie es damals mit unserer Coin war. Das ist ein teurer Spaß. Es ist ein teurer Spaß und du hast natürlich auch erstmal das Risiko. Ja, gerade wenn du dann vorhast, das Ganze auch über den Shop zu gehen. Du hast ein enormes Risiko, was du erstmal trägst. Also sie hat gar kein Risiko, weil sie bezahlt von vornherein selber. Ja. Also das, die hat dafür das komplette Geld alleine rein. Ja. Und verschenkt die jetzt, sagte sie möchte das hauptsächlich an Leute verschenken, die irgendwas geleistet haben. Ich habe ja keine gekriegt, aber Heike, was ist mit mir aussehen? Also eine haben wir jetzt auch im Haushalt. Ich darf die mal angucken. Aber nee, ich fand die Coin wirklich sehr schick. Hat was. Dann müsste ich ja selbst eigentlich auch eine schenken, ob man die ganzen Ideen nun teilt oder nicht. Aber sie hat ja auch eine Menge Ideen reingebracht. Ich habe diese Postbox gesehen. Postbox ist klasse. Irre, ja. Das ist ja mittlerweile die Briefkasse. Die schätzt sie ja auch auf jedes Event. Ja, die wird ja jedes Mal größer. Ja, die hat sie auf dem Brocken auch hochgetragen damals. Ja, weiß ich. Da hat sie auch noch zusätzlich ihr Froschkostüm. Also so manchmal weiß ich auch nicht, ob sie. Aber sie, nein, Bekloppte sind alle beim Cashen. Also da sind sie keine als Mädchen. Irgendeine Macke haben wir. Ja. Ja, das stimmt. Manche mehr, manche weniger. Guckt euch das Video und die Bilder von diesem Froschkostüm an. Es ist unglaublich. Ja. Ein geiles Event auch vor allen Dingen. Wir machen den es gab dann einen Wettbewerb, wer am ehesten wie ein Frosch aussieht. Und wir hatten exakt einen Teilnehmer. Ja. Nämlich Leni. Und die hat jetzt die ganze Scheiße da hochgeschleppt. Ja. Aber was ich hier so im Event gesehen habe, gibt's hier auch genauso. Also ja gut, das ist kofferweise Coin-Träger, ist auch schon beeindruckend, was manche da so machen. Also gar nicht negativ gemeint, sondern ernsthaft. Ja. Also da so viel Arbeit reinzustecken, jeder hat so Köfferchen da oben. Also man kommt sich hier auch schon nicht mal, also sind alle nett, das muss ich sagen. Man wird auch nicht doof angeguckt, weil man jetzt keine Ahnung. Die eine kam, fragte nach so Drachencoins, wir saßen an unserem trotzdem alle nett. Also die Atmosphäre da oben heute fand ich beeindruckend. Ja, sehr gemütliches Event. Ja, ich hab echt eine gewisse Verbissenheit befürchtet, aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz locker das Ganze. Ja, wenn du mal so ein bisschen so in die Tiefe gehst, da merkst du schon, dass da so eine, ich will das jetzt nicht Verbissenheit nennen, aber so ein gewisses Maß an Enthusiasmus ist natürlich dabei. Ja, okay, aber das muss man ja auch, oh mein Gott, sind da jetzt Spinnenwebel. Das muss man ja, wenn man hierher kommt, wirklich mitrechnen. Also das kann ich Ihnen ja nicht vorwerfen, aber so ich als Außenstehender, oder Heike und wir, also sind gut aufgenommen worden. Ich fühlte mich überhaupt, wenn ich oben auch eine Frage zu den Coins hatte, war auch alles überhaupt kein Thema. Ja. Der einzige Pöbler war Elli, weil ich sie bei Twitter mal folgte. Hat sie Du hast das Listing anscheinend nicht gelesen. Da stand ja auch drin. Dass Elli böse ist? Nein, da stand drin, Debatte kommt, behandelt ihn anständig. Echt? Haben wir noch mal reingenommen. Ich wunderte mich auch schon. Ja, Es hat nicht einer gespuckt, nix. Ja, wir wollten ja auch nicht, dass du irgendwie dann hier heulend rausläufst oder so. Ja, deswegen haben wir das extra, weil wir haben natürlich schon die Gäste hier und die Teilnehmer gebrieft. Ja, aber jetzt siehst du mal, jetzt gehe ich hier, wurde nicht einmal, ich habe überhaupt nichts zu berichten. Ich gehe natürlich weinend raus. Ja. Was soll ich denn, ist das überhaupt kein Boulevard vorgefallen? Oder hatten wir noch irgendwas, was wir über Boulevard berichten können? Nee, eigentlich war das ein sehr rundes Event, das Ganze. Es fing ein bisschen schräg an heute Morgen, da konnte aber jetzt die Orga nichts für. Wir kamen ja, wann haben wir uns getroffen? Um 10? Ne? Haben wir uns mit euch getroffen, wollten ja den Stadtmulli haben gemacht und die Stolpersteine, beide sehr zu empfehlen, kann ich sagen. Ne? Und es war so, wie gesagt, sehr früh. Und der Parkplatz war voller Leute. Also was die hier alle wollten, war mir schreiben. Ich war dann der Erste, der die Tür mal angefasst und ich war auf, dachte ich, gehst mal rein. Ah nein, 12 Uhr. Nee, konnte ich rein. Ach, du konntest rein? Ja. Und da stand dann, hinter dem Tresen standen so 6 Leute, die guckten mich alle hasserfüllt, na, hasserfüllt ist übertrieben, aber die guckten mich alle böse an. Aber keiner sagte was. Alle nahmen Zettel in der Hand. Keiner wollte jetzt den rausschmeißen, den doofen. Ne? Dann stand da aber zum Glück DL, wie heißt der jetzt? DL3BZZ. Oh, also ich kenne den jetzt ewig. Das ist ein Funkrufname. Ja, weiß ich, aber ich kann den nicht merken. Ja. Und den habe ich dann angesprochen, gefragt, ob er dich mal holen könnte. Wollte er erst nicht so richtig und rein durfte ich auch nicht in die Halle. Also da hat er gut aufgepasst, obwohl er ja unser Hörer ist. Aber er hat sich dann ja geholt, damit wir Tim wieder sprechen. Danach wurde die Tür dann auch abgeschlossen. Ja, die haben wir dann zugemacht, weil wie gesagt, 12 Uhr war Start, ne? Und wir hatten ja noch einiges zu tun. Wir haben, also ich bin heute Morgen, um 6 waren die ersten da und wir haben Vitrinen aufgebaut, wir haben das Bühnenbild gemacht entsprechend und die Coins sortiert und hingelegt und gemacht und getan. Das Bühnenbild? Hast du das nicht gesehen? Diesen Vorhang, den wir da aufgehängt haben, diesen schwarzen. Ach, ich dachte, der ist immer da. Nein, den haben wir aufgehängt. Ah. Und die ganzen Scheinwerfer haben wir alle aufgehängt. Die Bühne ist normalerweise, ist die Bühne auch nicht so hoch. Wir haben die also noch mit Planken belegt. Ja. Und noch draußen rum diese ganze Holzbalustrade gemacht. Diese Treppen waren ja nicht da. Das war ja alles abgesperrt. Das ist ja im Prinzip hier, eigentlich ist ja, das ist ein Lost Place gewesen, ja. Wir haben also diese Treppen haben wir gezimmert heute Morgen noch. Da war noch ein Zimmermeister da, der hat uns noch die Bühne beplankt, ja. Die Scheinwerfer sind noch montiert worden. Die Audioanlage, die ist auch heute Morgen erst. Die Halle habt ihr auch noch gebaut. Die Halle ist noch jetzt gerade noch gebaut worden, ja. Und dann sind wir auch noch losgegangen und haben für die Tische die Blumen gepflückt. Also um das zusammenzufassen, ihr habt die drei Vitrinen aufgestellt, die Münzen reingeschmissen und dann habt ihr richtig die Leute kommen. Da Füße hochgelegt, Kaffee getrunken. So viel Coins da. Was für Coins sind denn das jetzt eigentlich, die in den Vitrinen verteilt worden? Sind die von Shops oder sind das Sammlungen oder was? Nein, das sind Sammlungen. Von das, wem? Das sind Sammlungen. Ja, von ja, vom Orga-Team. Ja. Die meisten sind vom Orga-Team. Ja, das war mir gar nicht so klar, weil irgendwer sagte, das eine wäre der Sepp und Berner Schrank. Da war alles in rosa, da waren auch hauptsächlich Sepp und Berner Coins. Ja, ist da auch, glaube ich, mit dabei. Aber halt, wie gesagt, das sind halt private Sammlungen. Also nichts von Shops, sondern komplett nichts von Shop, komplett private Sammlungen, natürlich auch entsprechend die Beschreibungen zu den Coins da mit dabei sind, ja, also ausgedruckt. Und die also auch dann nach Themen, also manche sind nach Themengebieten dann auch sortiert. Ich verstaune, in welcher Ruhe das da oben vor sich geht. Man musste ja einmal über die Bühne laufen, um sich das anzugucken. Ja, ja. Das waren dann wieder Vitrinen, waren sieben Stück so. Ja. Und das ging in einer Ruhe zu ab. Also es kam nie Gedränge, obwohl ja echt, wie viele Leute waren jetzt hier, weißt du das so? Ja, also wir haben, glaube ich, so bei 250, 260 haben wir dann gesagt, so jetzt reicht das langsam, weil es ist ja auch eine Kapazitätsgrenze, einfach aus Sicherheitsgründen für die Stadthalle. Hat man nicht gemerkt. Hat man nicht gemerkt, es ist ja auch so, dass wir haben sehr schönes Wetter, es verläuft sich ein bisschen, die meisten gehen cashen oder machen eine Stadtführung, das ist ja parallel, das Parallelprogramm ist ja auch noch eine Stadtführung, die wir noch angeboten haben. Ja, und war wohl auch einigermaßen besucht, so viel war wohl nicht ausgebucht, war sie nicht. Ja, ich kann nicht so sagen, aber ja, Melsung ist halt auch mal einfach mal eine Reise wert, um sich das mal anzugucken auch. Mhm. Also sehr schöne Fachwerk heute. Ja. Ja. Wobei, wenn mal einer einzeln herfährt, ich glaube, die Stadtführung muss man gar nicht unbedingt machen, wenn man den Stadtführungscash und die Stolpersteine dazu nimmt. Der Wehr-Algo ist klasse, weil da kommen auch die meisten Orga-Mitglieder drin vor mit ihren. Ja, ich weiß schon, den haben wir leider wegen der Stadtführung, die war zu lange, da haben wir Heike nicht zur Hand, den haben wir noch nicht gemacht. Das mach den mal. Ja, wir noch das Essen nachher und so. Ja. Aber die Caches reichen, um hier einen schönen Tag zu verbringen. Absolut, also die führen komplett überall hin. Ja. Da gab es außenrum noch 3-4 Multis, die auch alle sehr schön. Also das ist so die Stadt, glaube ich, wie viele sich die mittlerweile wieder mal träumen, nämlich gar nicht mal viel Caches. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist wirklich sehr, sehr überschaubar, die Menge an Caches. Ja. Aber fast alle, ja nicht überragend, aber über Durchschnitt eigentlich. Also schon gut gepflegt. Da ist mal das eine oder andere Locken vielleicht voll, aber trotzdem insgesamt war ich auch sehr angetan von dem Cash-Store. Also ich weiß gar nicht, wie viele hier gemacht haben. Event war jetzt auch sehr schön. Ja. Hotel haben wir Glück gehabt. Ein bisschen wenig Essenmöglichkeiten waren hier. Apropos Essen, ja, gestern Abend. Ne? Wir haben uns ja gestern Abend schon getroffen zum Essen. Ja, und das war auch fantastisch organisiert, muss ich sagen. Hut ab an die Orga. In der Pizzeria, das Meet and Greet. Und da war auch das mit dem Essen, das hat wunderbar geklappt. Ja, hätte man sonst gibt's ja hier auch scheinbar nicht. Als wir angerufen haben, ging irgendwie nicht. Kötze, ich kann mir den Namen nicht mehr nehmen. Also nimm nicht das Restaurant Kötze, da reicht sowieso nie jemand. Und wenn ihr da ohne Einladung hingeht, wird man da offensichtlich rausgeschmissen. So steht's in den Bemerkungen. Echt? Ja. Okay. Der Wirt soll wohl die Krönung der also der könnte bei uns im Podcast durchaus mitmachen. Also da kommt man wohl rein und dann steht da Wirt raus, was passiert hier? Wenn man nicht reserviert, was kann sie gehen? Okay. Also der soll wohl sehr direkt in seiner Art sein. Dafür waren sie gut bewertet vom Essen. Aber wie gesagt, wir haben keinen erreicht. Heike hat das, glaube ich, 3 Tage lang versucht, jemanden zu erreichen. egal welche Uhrzeit, das Telefon wird da gar nicht gegangen. Aber unser Italiener war gut. Wir waren ja bei einem anderen, weil das ja. Ja. War ja schon aus. Lag da. Conchiglia. Conchiglia oder sowas, ja. Also irgendwas mit Laga Conchiglia. Sucht mal. So viel heißen hier nicht so. Das war relativ gut. Und vor allem billig. Das war schon nicht mehr günstig, das war schon fast billig. Ja, aber also gut gekocht, gute Qualität. Ja. Sehr angenehmes Ambiente. Die Preise sind hier sowieso auch so, also Hotel ging noch, das war noch relativ, wohl 80 Euro für zwei Personen ist auch noch nicht teuer. Frühstück 96, also ich habe das Gefühl, hier habt ihr strukturdünnes Gegend oder wie nennt man das? Ja gut, ich komme ja auch nicht direkt hier aus der Melsung und das ist im Allgemeinen Nordhessen ist halt. Also hier ist wirklich preisgünstig. Preisgünstig ja, und schön. Absolut. Hast du denn mal alle Wosch probiert? Oh, fange ich auch noch mit an. Ich habe die irgendwann mal probiert und das ist so, oh, diese ganzen Nationalgerichte, das ist ja auch Geschmackssache. Ja, aber. Und ich habe einen schlechten Geschmack dann wohl, also das ist okay, nicht meins. Okay, gut. Also Weckewerk kennst du dann auch nicht? Doch, das habe ich glaube ich auch mal, das hat Heike glaube ich mal probiert. Ja. Das haben wir auch nicht so wirklich. Nee. Also nee. Was ist das? Weckewerk, das ist im Prinzip ja, wie soll ich sagen, so eine Art gehacktes, so eine Art Mett, aber mit Kümmel und mit Schwarten und alles fein gekuttert, so wie das Labskaus in Hamburg. Ja. Und du isst dazu Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln und entweder saure Gurken oder rote Beete. Mhm. Und das ist dann, ist eigentlich ein nordhessisches und hessisches Nationalgericht, dieses Weckewerk. Und da gibt's dann halt, ich mag das halt nach Bürgermeisterart. Es gab mal einen Bürgermeister von Kassel, der mochte das richtig scharf angebraten, fast schon knusprig. Und das ist halt nach Bürgermeisterart. Also, es ist so, es ist ein sehr fettiges Essen. Du brauchst danach garantiert einen Schnaps, ja. Aber es ist halt total lecker. Und es ist halt hier bei der Bundeswehr gab es immer die Fachbegriff Wochenschau, was halt übrig geblieben ist von Montag bis Donnerstag. Kommt okay. In den Topf, einmal durch den Mixer und dann dreht es das an. Du warst bei der Bundeswehr? Ja, 10 Jahre. Alles Mögliche. Unteroffizier, oder? Nee, fast ausschließlich Stabsdienst. Also ich war eigentlich nie Soldat. Ach so. Ich hatte zwar eine Uniform an. Ja. Zuletzt saß ich bei der Bundesbahn, weil wir für die Zugverteilung zuständig waren mit 4 Soldaten. Ach so. Teilzeit. Firmenwagen konnte mit nach Hause nehmen und einmal eine Woche durfte ich mit das nach Hause Sport machen. Na super. Das war der geilste Job, den ich je hatte. Ja. Und dann kam aber eine Zeit, wo die wirklichen Kriegsorden, da dachte ich mir auch, nö. Da ändert sich mein Arbeitsvertrag dann doch zu sehr und habe das gelassen. Ja, ist lange her. Das war damals, als Opa im Krieg war, siehst du, dass jetzt, wenn wir da angekommen sind, müssen wir vorsichtig sein. Also kann man sagen, rundes Event würde ich von eurer Seite aus oder auch, oder gab es also bis jetzt Probleme? Ist mir nichts Negatives herangetragen worden. Ich meine, gut, ich bin ja wirklich auch nur Helfer. Ich gehöre, muss ich nochmal sagen, nicht zur Orga mit dazu. Ich bin ja hier verdonnert. Ich kriege ja einiges mit, aber es ist also wirklich nur positive Stimmen, es ist Begeisterung pur und wirklich klasse. Und ich muss nochmal sagen, naja, ich bin noch nicht fertig, wenn wir aufgenommen haben. Gut ab nochmal vor der Orga, weil das habe ich natürlich wohl mitbekommen, wie die Orga-Sitzungen, die dann teilweise auch über Teamspeak abliefen, wie das dann im Vorfeld war, was das im Vorfeld für Mühe gemacht hat. Also das ist nicht mal so eben Stammtisch, wo man dann halt dem Wirt sagt, wir kommen am nächsten Freitag mit 50 Leuten. Das ist es nicht. Also es ist wirklich jede Menge Arbeit und die haben sich auch jede Menge Mühe gemacht. Wir müssen jetzt natürlich auch sagen, ne? Elli ist mit dabei und du willst heute in dem Bus übernachten. Nee, er hat nicht also mehr. Wenig Chancen, heute jetzt was anderes zu sagen. Ach, darfst du nicht mehr. Nee, schon was Negatives gesagt. Heute fahren wir. Ach so, nee. Ich dachte. Nee, wir fahren ja nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sind wir daheim. Oh, das ist ja. Ja. Obwohl, wie lange das geht, weiß ich ja noch nicht. Bis zum Schluss, denke ich mal, ne? Ja, aber weiß man, wann Schluss ist? Ja, das ist ja anders. Da stand was von Stühle hochstellen. Ja, 21 Uhr ist offiziell Schluss, aber. Dann noch abbauen und wir müssen ja. Ach, die Bühne wird wieder. Die Bühne wird abgebaut, der Vorhang wird abgebaut, die Halle muss zurückgebaut werden. Wird wieder Parkplatz danach. Wird wieder Parkplatz und. Ja. Haben Sie auch zu wenig in Melsung, weil es ist so dicht besiedelt. Genau. Und wir müssen vor allen Dingen die Blumen, die wir heute Morgen gepflückt haben, weil heute Morgen hatte ja noch kein Blumenhändler auf, wir haben die aus Vorgärten genommen. Die sind natürlich ein bisschen sauer, die Leute. Wir müssen die Blumen zurückbringen heute Abend. Friedhof hätte die nehmen müssen. Das geht natürlich auch. Ja, da hast du aber da hast du meistens nur Nelken. Ja, das stimmt. Ja. Weiße Nelken wollten wir auch nicht. Waren da oben überhaupt Blumen? Ich weiß es nicht. Das waren jüdische Friedhof, da hat es keine Blumen, glaube ich, oder? Zum da haben Steine, die liegen Steine immer auf, genau. Die Grabsteine oben drauf, ne? Mhm. Ja. Okay. Nicht mal da nicht hier oben. Ja, also vor mir standen zwei Röschen in so einer Vase. Echte oder Coins? Nein, echte. Oh, okay. Ich bin nicht wundern, wenn hier so Stiele mit Coins oben draufstehen. Nein, ziemlich abgefahren ist das schon. Also es war schon so ein Event, wie ich erwartet habe. Aber nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet habe. Weil ich gedacht habe, die sind da nur am Tauschen. Aber das ging ja noch. Da wurden ja auch Gespräche durchaus mal geführt. Hier ist auch die ganze Hütte voller Podcasts, habe ich gesehen. Da ist ja alles gekommen hier. Ja, alles, was Rang und Namen hat. Ja. Ne? Das finde ich schön, dass du das jetzt sagst. Alles, was Rang und Namen hat und dem. So kleine Seitenhiebe muss mir ja erlaubt sein. Ja. Ja. Die wichtigen Podcasts sind hier. Das muss er abkönnen. Ja. Das ist. Da hat er ein dickes Fell. Ja, Hornhaut auf verträglich. Den, auf Hornhaut auf den Nerven und dann geht das. Ja, dann weiß ich auch nicht, aber gar nicht. Dann ist das schon alles? Ich kann auch den Podcast von unter 3 Stunden rausbringen. Das ist ja wieder. Ja, aber wir wollen jetzt auch noch zur Verlosung. Ja, sie genau. Haben wieder doscht, außerdem muss ich da hoch, ja. Und wir sind Boulevard vegan. Nein, wir machen das auch folgendermaßen. Ich habe dir jetzt hier schon so wunderschön so Kerzchen angezündet. Ja. Und sagen, wir haben so ein bisschen auch uns ums Ambiente gekümmert. Ja, wir, absolut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam wieder hoch. Du bleibst hier und quasselst noch ein bisschen. Du meinst, ich mache jetzt nochmal das, was ich mir jetzt zurückgehalten habe, lasse ich nochmal gerade raus. Du kannst jetzt nochmal richtig die Sau rauslassen, was dann keiner mitkriegt und, ja. Nee, das hört doch gerade, das weiß ich nicht. Liest du aus deinem Tagebuch? Nee, ich lass das führst du nicht Tagebuch? Nee. Ich dachte, du führst Tagebuch. Nee. Und liest dann immer mal so ein bisschen vor, so ein paar Passagen, nee. Die dich geärgert hat oder so. Nee, weil dann wird das auch gesperrt bei iTunes, wenn das vertreibt. Ja, und das lasse ich dann lieber raus. Mich ärgert ja auch eigentlich keinen. Ich kann das nicht mal sagen, mich ärgert wirklich gar keinen. Ja, mich ärgert manche Dinge, aber nicht die Person. Ja. Das ist schon ein erscheinender Unterschied. Ja, das stimmt. Weißt du ja selber, muss man, ne? Ja. Und hier, das ist schon fast langweilig zum Podcasten, weil einfach hier überhaupt nichts, hier lief so gar nichts schief. Muss ich auch, oder? Ich überlege gerade. Ja, nee, ich habe noch eine Stadtführung gebucht gehabt, aber das war mein eigener Fehler, also auch doof, kann ich auch nicht drüber meckern. Ja. Nee, wir sind ja alle Profis hier und deswegen läuft das sehr smart. Ja, haben wir sonst noch was zu erzählen, was wichtig ist? Ich habe fertig. Also wir können sagen, es war ein schönes Event. Ich lasse euch jetzt auch noch mal zu Wort kommen, hier die beiden Reviewer. Ja, uns gefällt es ja auch. Also ja, siehst du. Wir hatten auch einen schönen Tag. Das ist wahr, das war echt, mit den Multis war schön, ne? Mhm. Das Wetter war auch noch gut. Habt ihr natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ne? Gutes Wetter bringt schon mal Laune in die. Das ist auch Orga. Die haben das hier organisiert. Ja, das ist selbstverständlich. Deswegen tanzt der Eli heute Morgen so komisch, dass damit der Regen weggeht. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ach, man muss hier auch schon vorbeikommen, einfach um Eli mal live erlebt zu haben, auch so gewinnen. Und die Gänse auf dem Eulenturm nicht zu vergessen. Ja, faszinierend. Ja. Kennst du die eigentlich, wie ist das so ein Eulenturm? Also, ja, ich kenne den Eulenturm, weil da kommt ja auch ein Cashwort. Genau, wir haben auch diese 8 Sehenswürdigkeiten haben wir uns ja vorher rausgesucht, die es hier gibt. Gut, kann man Sehenswürdigkeit nennen. Und dann gibt es diesen Eulenturm, der oben 7, 8 Fenster, ganz oben drauf, also keine Fenster, sondern so Löcher. Und da sitzen, also wie hoch sind die? Halben Meter, wenn überhaupt. Maximal. Größer auf keinen Fall. Und dann sitzen da Tauben drin und da sitzen Gänse drin. Nee. Doch ernsthaft. Nein, das sind Eulen. Habe ich ja auch gesagt, Eulenturm. Vor 20 Jahren waren das noch Eulen. Das die haben quer geboxt und dann sind da sind Gänse rausgekommen. Ja, haben sich entwickelt. Jetzt sind 2 Kanada-Gänse. Ja. Kanada-Gänse? Nee, ja. Jetzt saß auf der anderen Seite auch noch. Also wahrscheinlich sogar, man weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es wieder die gleichen waren. Wir haben ja auch noch eine Runde gedreht. Ach, haben wir gelebt, haben auf jeden Fall 2 gleich. Ja, das ist kein Witz. Ach, die haben gelebt. Also ich habe ja gesehen, wir haben Gott sei Dank mal gesehen, wie die abheben. Die lassen sich dann rausfallen und fliegen wirklich los. Das funktioniert. Das waren wir gar nicht so sicher bei Gänsen. Das würde bei dir auch klappen. Weißt du, warum? Aber wie landen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ernsthaft, eine Gans, die in einem Fenster, die brauchen doch normalerweise 10 Meter Landeweg. Eben. Nee, aber die saßen da oben ernsthaft schon 2 drinnen. Ja. Einen Tag vorher hatte ich auf Twitter ein Bild gesehen, wie Enten auf dem Dach saßen. Das fand ich schon schräg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also so Stockenten. Ja. Die brauchen doch normalerweise. Also Stock. Die sitzen normal auf dem Stock. Auf dem Stock im Baum. Deswegen heißen die auch Stockenten. Nee, aber fand ich sehr schräg. Aber vielleicht ist das in Melsung auch anders als anderswo. Das kann ich nicht sagen. Ich bin ja nicht speziell von hier, sondern so ein bisschen weiter nördlich. Ja. Jetzt muss man eins noch fragen, natürlich zum Schluss. Ne? Du hast mir schon leider verraten, dass das Mikro echt verkauft. Ja. Weil du jetzt ein besseres kaufst. Ja. Nein, der Drops ist gelutscht, Mikro ist verkauft. Du meinst, nichts mehr wie wieder Podcast? Nein, ich lass mich, ich mache das so, ich finanziere meinen Lebensunterhalt mittlerweile damit, dass ich mich halt einladen lasse von anderen Podcasts. Du weißt ja, dass du diese 1000 Euro, die du mir geboten hast, mir gegeben, wo ich gesagt habe, okay, dann rede ich mal ein bisschen. Aber ich hatte ja nur 10.000 Schein, du musst mir nachher zurückgeben. Gebe ich dir das zurück. Aber das ist also wesentlich besser, als jetzt selber alles machen, weil ich weiß ja, wie viel Arbeit damit verbunden ist. Ich lasse mich halt einladen. Ja, aber du kannst doch dann bei Teamspeak einfach die einloggen und einfach, da gibt's ja so Podcasts, da kannst du dann direkt mitmachen. Also ja, habe es noch nicht geschafft, meinen Teamspeak-Account mit meinem PayPal-Account zu verknüpfen. Das ist Problem. Ja, und wenn ich das raus habe, dann bin ich auch wieder bei Teamspeak. Über Bar geht nicht? Weiß ich nicht. 40 Kilometer ist ja nicht weit. Also, Bei uns hast du immer mal ein offenes Ohr. Das ist kein Problem, wenn du dann in Hamburg bist, dann sagst du Bescheid und dann bringst du Elli auch mal mit. Obwohl, Elli hält sich im Keller, glaube ich, gar nicht aus. Die kommen immer vor wie so ein Pferd an der Leine. Wenn du das allein losmachst, besser, wenn du keine Wände in der Nähe hast. Und die bringt alles rum. Ja, wenn ich mal wieder in Hamburg bin. Hätte ich Feuer am Arsch, ne? Ja. Hartes Leben für dich. Ja, ist so. Ja. Ich hab's mir ausgesucht. Ja. Gut, am Bus kommst du auch schnell raus. Das ist nicht so. Ja, dann sagen können wir zusammenfassen, wir haben ein schönes Event gehabt. Ja. Wir müssen heute mit 39 Minuten Podcast auskommen. Mhm. Mehr gibt's halt nicht. Eigentlich habe ich die Folge nur gemacht, damit wir in Bremervörde dann die 100 machen können. Kannst du nicht ein bisschen Werbung hinten dranhängen? Ja, habe ich auch noch. Das Buch vom Gründel, das wollte ich. Das Buch vom Gründel und auch dieses Tool, dieses Multitool ist klasse. Du meinst, dass die Aufrollhilfe Los. Fantastisch. Ja. Oder die kleinste Taschenlampe der Welt, kennst du die? Nee. Das ist einfach so ein Chip, der ist so groß wie dein Fingernagel, ein USB-Chip und da ist ein SMD-LED drauf. Was SMD-LED ist? Hat auch den Gründel. Was heißt denn SMD-LED? Das ist ausgesprochen, weiß ich nicht. Nee, SMD ist Feinlötechnik. SMD ist Surface Mounted Device. Ja. Ja, und LED ist Light Emitting Diode. Ich denke, SMD ist diese Lötart. Surface Mounted Device. Ach, das Mounted heißt Löten? Ja, montiert. Ah, ich kannte die Aussprache, die Worte für dich habe ich gestern Abend. Ich habe zum Beispiel gestern Abend auch schön Bier montiert. Ja, aber nicht bei SMD. Nein, gelötet. Ja, siehst du? Also. Ich weiß, bei SMD kannst du per Hand nämlich nicht mehr löten. Nein. Daher kannte ich dieses Begriff. So ist es. Aber das hat er nicht den Gründel erfunden. Nein, aber der hat das. Ach, der hat das auch. Das ist, also du kannst praktisch, das ist wie so ein kleines, wie so eine Micro-SD-Karte, so groß. Wenn wir schon und die schiebst du in so, meinetwegen in so eine Powerbank rein, hast eine Taschenlampe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist so unheimlich hell. Das hat er doch was erfunden. Jetzt, wenn wir schon Werbung machen müssen, wir haben ja Angst, wir machen Schleichwerbung. Machen wir nicht. Wir werden jetzt den Gründel erstmal durch. Ja. Ich habe auch, was ist das? Pinzier von ihm. Ja. Und da ist Hexenhut, das ist die, das Walpurgiszito. Das ist alles, was ist das? Walpurgiszito. Das ist jedes Kaufhaus? Jahr. Kaufhaus, nicht Torfhaus. Ach, Torfhaus, du hast ja Kaufhaus. Nein, hab ich Kaufhaus gehabt. Ja. Wo du hin? Oder? Nicht? Nee, bist du bekloppt. Nicht. Das ist Müllsammel, das ist die Gemeinde für zuständig. Wir gehen abends, wenn die alle gesammelt haben und sich in der Kneipe treffen. Aber ihr dann seid an dem Tag. Ja. Okay. Aber wir locken auch nur das abendliche Event und nicht das Zito-Event, weil ich gehe kein Müll sammeln. Also letztes Mal, als er da war, habe ich gesehen, da hat er 3 Säcke Müll aus dem Auto geholt. Ach, ja, und ist losgelaufen und hat die verteilt. Ja. So habe ich das verstanden. Ja. Und dann am Ende nimmt man die Tüte, passt sie wieder zusammen und schreibt Taschen-Zito drauf. Richtig. Genau, damit gewinnt man die Frenz. Und dann kommt Frenz Award. Das wird auf Zeile. Frenz Award. Ich finde auch, dass ich das umbenennen muss. Ich kann das so schlecht aussprechen. Hast du auch gestimmt? Was heißt denn? Ja, für wen? Ich nicht. Ich habe auch nicht dabei, aber mach das. Deswegen. Für wen hast du gestimmt? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder willst du es? Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Welche hast du so grob noch im Gedächtnis? Also der Christoph hier von MyGeoDatenbank, also Hut ab, was der im Hintergrund leistet. Das ist ja immer so, weißt du? Es gibt Leute, die machen wirklich so wie du jetzt, die hauen auf die Kacke und sagen, hier bin ich, machen eigentlich gar nichts. Das ist alles nur heiße Luft, was da kommt. Weiß ich. Und dann gibt's Leute, von denen hörst du nichts, die kennst du vielleicht auch gar nicht, die werkeln im Hintergrund, aber machen aber viel, viel mehr. Ja. Und ich glaube, also Christoph habe ich gehört. Die sind ja hier wie die Orga-Hilfen, das habe ich auch gesehen. Da sind wir Brüder im Geiste, merke ich. Ja. Du hast die Halle heute hier aufgebaut von mir. Richtig, Und lässt dir das doch anrechnen. Absolut. Und die anderen haben den Innenbereich gemacht. Ja. Nee, das ist doch vernünftig so der Ansatz. Ja, dann wünschen wir allen Hörern alles Gute. Wir müssen leider sagen, du kommst also nicht in irgendeiner Form regelmäßig wieder. Nein, nicht regelmäßig, aber mäßig. Ja, das mäßig war ich schon immer. Immer. Das kennen wir ja. Nee, war ein echter Verlust. Also ihr habt, also das Format, das ihr macht, das war ein echter Verlust. Also ich finde, bis heute gibt es da keinen echten Nachfolger für. Ja, ich träume also nachts auch öfters davon. Du meinst nicht in Schlaf dann? Ja. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das in Schlaf an, weil muss ich ja jetzt auf. Wir haben keinen Boulevard. Also auch ich habe heute eigentlich nicht zu berichten. Also wir haben völlig inhaltsleeren Podcast gemacht. Aber auch der muss mal raus. Absolut. Und ein paar Stiche konnten wir ersetzen, fand ich. Also kleine Pizza durften wir verteilen. Und jetzt gehen wir noch... Vielleicht sollten wir fragen, ob die geneigten Hörer noch die kalibrierten Kühe kennen. Das fällt mir nämlich jetzt gerade so ein. Das hatte ich nämlich jetzt neulich wieder. Da habe ich mich wieder dran erinnert. Kalibrierte Kühe. Wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge, kam mal die Idee auf, dass Kühe, wenn sie halt das gefressene Gras von sich geben, also wenn sie scheißen, dass die immer in eine gewisse Himmelsrichtung stehen. Beim machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Nein. Und es ist ja so, wie ein Kompass halt, ja. Und ein Kompass muss man natürlich auch kalibrieren. Ja. Das ist die Frage, wie kalibriert man eine Kuh? Ja, das freut mich eigentlich auch. Wie dreht man sie um die eigene Achse? Wie funktioniert das? Weil wenn sie nicht kalibriert ist, dann weiß sie ja auch nicht, wie sie sich hinstellen soll beim Machen. Mhm. Vielleicht macht man das über diese, kennst du die nummerierten Felder? Ja, das kenne ich. In Ostfriesland, ja, und dann guckt man dann wenigstens reinkackt. Und vielleicht nummeriert man die so durch, dass sie, ne, macht man das Futter in Feld 1 und dann geht's ja hin, dann weiß sie, da ist Norden. Genau. Ich denke mal, dass das die Lösung ist. Gut, das machen wir uns noch, so ein. Machen wir uns noch Gedanken drüber, wer wir noch eine Sonderfolge von haben. Ja? Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Jo. Haben wir jetzt, guck mal, wir haben noch 44 Minuten ausgegeben. Wir haben ganz schön gepusht, genau. Wir haben das ganz schön in die Länge gezogen, ne? Ja. Ich freue mich, aber ich bin endlich mal nicht der, den meisten Wortanteil hatte von da. Das ist also auch mal für mich was Neues. Und jetzt sagen wir einfach Tschüss, komm. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.